Hallo und herzlich willkommen zum 5. Audiokommentar. Heute geht es um Film 18, den wir gemeinsam mit euch schauen möchten. Und wie das funktioniert, das werde ich euch nachher noch genauer erzählen. Erst einmal möchte ich meine heutigen Mitstreiter vorstellen, denn mit dabei ist heute unser Stargast. Hallo Kevin. Hallo Philipp. Hallo alle anderen. Herzlich willkommen beim Audiokommentar. Zum 18. Film Ichigen no Sniper. Ja. Dimensional Sniper, ja. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Ja. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebe Hörer. Ich freue mich heute ganz nah mit euch den Film zu sehen und nicht aus 500 Meter Entfernung. Da würde Akai trotzdem treffen. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Moin moin, hallo alle zusammen. Und ich begrüße... Lukas? Lukas, ja. Oh. Hallo zusammen, ja. Wie jedes Jahr bin ich wieder dabei. Also fast wie so ein roter Faden durch die ganze Zeit und ich freue mich auch wieder hier zu sein. Roter Faden. Film 1, roter Faden, da hat's angefangen. Okay, gut. Und wie in den letzten Jahren schon, starten wir auch dieses Jahr mal damit, kurz zu erzählen, wie häufig wir den Film denn schon gesehen haben, damit ihr in etwa einen Eindruck habt, wie gut wir den Film schon in etwa kennen. Und ich fange da bei mir direkt mal an. Ich habe den Film bisher einmal gesehen, und zwar auf der Animagic in deutscher Premiere und werde ihn heute zum zweiten Mal schauen. Wie oft habt ihr den Film schon gesehen? Ja, ich habe den Film, heute ist es dann das dritte Mal, also das erste Mal auf der Animagic, komplett exklusiv. Wir haben darüber berichtet, hört es euch nochmal an, es war unglaublich. Und dann habe ich ihn natürlich, nachdem ich ihn hier zu Hause gesehen hatte, natürlich auch gleich nochmal gesehen, weil, und ich war sehr gespannt drauf. Ich konnte nicht mehr warten und freue mich auch jetzt schon sehr, den Film gleich noch einmal zu sehen. Einen kann man so oft gucken. Ja, ich darf da gleich mit anknüpfen. Ich habe den Film jetzt ich werde ihn jetzt zum zweiten Mal sehen. Vorher habe ich eigentlich auch nur Trailer und ähnliches gesehen, ja, und nachdem der Release eben stattgefunden hat, habe ich mir den Film gekauft, einmal angeschaut und heute, wie gesagt, die zweite Premiere davon. Bei mir wäre es jetzt, glaube ich, das vierte Mal insgesamt und sonst habe ich immer mal ein paar Ausschnitte hier und da gesehen, aber ganz bis jetzt nur dreimal. Also ich habe ihn einmal gesehen, ich weiß nicht mehr wo oder wann, war ich da auch mal. Oder warum? Oder warum, keine Ahnung, ja. Colin... Was habe ich da gesehen? Ja, schrecklich. Ich weiß nicht mehr wann, wo, wie, aber ich weiß noch, mit Philipp haben wir ja auch noch vorab ein paar exklusive Ausschnitte des Filmes gesehen, wie sie ja im Synchronstudio entstanden sind. Genau, mit Tobias Müller. Da haben wir auch ein Video bei uns auf youtube.com/connenews, das ihr euch gerne anschauen dürft. Unbedingt. In einem exklusiven Interview von Tobias Müller mit Mario WL. Kevin, ja, hi. auch die Ausschnitte, die werden ja auch vermerken. Also ich würde auf jeden Fall sofort merken, wann etwas noch, oder wann ich etwas aus dem Synchronstudio noch kenne, weil wir ja doch für einige Szenen oder einige Takes noch viel öfter aufnehmen mussten. Zum Beispiel, ich muss es sagen, Shinjuku-se, wie auch da waren wir eine Weile beschäftigt, ja. Das war sehr, sehr lustig, ja. Alle waren super gut drauf, ja. Herrlich. Ja, genau. Mehr dazu dann später im Audiokommentar. Jetzt noch kurz als Hinweis für alle Zuhörer, wie ihr denn uns verfolgen könnt hier bei diesem Audiokommentar, was es überhaupt ist. Wir werden gleich den Film anschauen und parallel dazu unsere Kommentare einsprechen, die ihr dann anhören könnt, damit das Sinn und Zweck hat und ihr nicht einfach nur jetzt hier im Folgenden unsere Kommentare hört, empfehle ich euch stark, euch den Film zu kaufen oder aus dem DVD-Regal zu holen, wenn ihr ihn schon habt, oder bei Anime On Demand die Seite zu öffnen. Und dann werde ich gleich einen Countdown starten bis 0 und dann startet ihr genau bei dieser 0 den Film. Und dann habt ihr zeitgleich zu diesem Film unsere Kommentare aufs Ohr und wisst, was wir bei den einzelnen Stellen empfinden und könnt unsere Eindrücke nachempfinden und müsst den Film nicht alleine zu Hause traurig mit eurer Cola, Popsi-Cola und den Pommes von Welcome Burgers schauen, sondern habt dann ein bisschen Unterstützung mit dabei. Genau. Quasi eine Art Live-Colincast. Ihr hört uns, während ihr den Film anschaut. Toll. Genau. Und das volle 2 Stunden, also XXL-Ausgabe. Boah. vom Conan Cast heute. Also ich bin ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock drauf, aber wenn ihr jetzt noch da seid, dann könnt ihr es auch durchziehen. Du hast doch 2 Stunden vor dir, Kevin. Und alles ohne Überlängenzuschlag. Genau, ohne Popcorn und sonst was, aber... Dafür aber mit dem Conan-Plüsch an meiner Seite, der Extra Edition beilag, nicht wahr? Genau, die gab's ja auch noch. Und ein kurzer Hinweis noch, wir schauen alle, mit Ausnahme von Lasse, die DVD-Version. Lasse hat die Blu-ray, also hin und wieder kann es kleine Abweichungen geben. Wenn ihr die DVD-Variante habt, hört ihr am besten uns zu. Wenn ihr die Blu-ray-Variante habt, einfach nur Lasse zuhören. Ganz einfach. Sehr gut. Gut, und dann schlage ich vor, wir starten auch den Film. Ich starte jetzt den Countdown. 3, 2, 1, Start! TMS! Genau. Ohne Delfine. Stimmt, war ja letztes Mal schon anders, ne? Genau. Film 17 war auch keine Delfine. Mhm. Schön in 3D gerendert, der Tower, ekelhaft. Schicker Würfel. Die sind sehr schön in diesem Film. Allgemein finde ich, den kann man jetzt als Vorbemerkung machen, der Film ist super schön. Obwohl man natürlich wieder auch viel auf das CGI achten muss, ja, was ja in den letzten Filmen doch stark herauspolarisiert hat, ja. Aber im 18. Film haben sie das doch schön überkämmt hier. Ja, Vincent hat Innocence auf jeden Fall. Ich glaube, alles ist besser als die CGI-Fußbälle vom 16. Film. Ja, das war ja schlimm. Diese Szene am Anfang, das war so geil auf der Animagic. Diese Kogoros-Szene. Ja, alle waren am Lachen. Ja, das war der Saal hat gegrölt. Auch ein perfekter Start für so einen Film, wenn gleich mal alles locker, flockig losgeht. Ist ja allgemein kein so ein lustiger Film. Das ist ja eigentlich eher mal wie ein ernster Film. Deswegen eigentlich ganz gut, dass man mit so einem Comic Relief anschreibt. Ja, genau. Ah, jetzt geht noch weiter hoch. Ne? Ja, die Höhenangst ist ja ein typisches Element aus den Conan-Filmen, was ja im Manga überhaupt gar nicht so richtig zur Sprache kommt. Und nicht, dass ich wüsste. Oh, ich kenn's nicht. Gar nicht, ne? Nee, im Nachtbaron-Fall lehnt Kogoro auch ganz entspannt im 70. Stock auf dem Balkon. Guck runter, also da gibt's das nicht. Vielleicht hat sich das ja im Laufe der Zeit entwickelt, seine Höhenangst. Früher war alles besser. Ja, da ist er jetzt vom Regen in die Traufe gefahren. Ja. Hochnäsig wie immer. Im Original lacht Sonoku hier noch viel lauter und mehr. Das ist eigentlich viel zu dezent synchronisiert. Jetzt kommen wir dann auf das Episoden-Special mit den Brückenfarben dann zu sprechen. Wenn man sich daran noch erinnert, das lief ja im Japanischen, aber das ist ja auch schon wieder lange her. Die Folge kenne ich leider nicht. Worum ging's denn da? Eine kodierte Einladung war das. Da hat jemand eine Hochzeitseinladung bekommen und die war halt kodiert und die Lösung war irgendwie mit den verschiedenen Brückenfarben. Also das Magic-File, was jetzt ja im regulären japanischen Anime läuft. Ja, genau. Wird, glaube ich, auch im Booklet angesprochen, oder nicht? Ich glaube, War auf jeden Fall in den früheren Filmen mal so, dass da, ich glaube, allerdings wurde angesprochen. Und da wird Conan mal wieder zu Sachen gezwungen von der Detective Post, auf die er keinen Bock hat. Wie immer. Ja. Vor allen Dingen, das zieht sich so durch den ganzen Film, aber es ist lustig. Ja, ich finde das eher nervig als lustig, weil ich das einfach nicht geil finde, wenn man jemanden zu etwas zwingt, aber naja. Wo wir jetzt gerade bei der Grundschule irgendwie noch cool. Wo wir jetzt gerade die Untertitel sehen, die Umfrage ist ja schon durch. Ja, ist sie schon durch? Gelb oder weiß? Ja, also Weiß hat gewonnen, aber Kassier hat auch ganz klar gesagt, Titel, die schon gelb haben, werden auch im Game fortgeführt, der Konsequenz wegen. Also sobald neue Titel in dem Sinne jetzt lizenziert werden, werden sie auf weiß umgestellt. Ah ja, okay. Alle Titel ab März oder ab April werden in weiß sein. Genau, Sailor Moon Crystal soll ja jetzt kommen in weiß. Ja. Und dann natürlich auch Detective Conan, 19. Film. Ja, ja. Übrigens, der Schrei gleich von Ran ist nicht synchronisiert. Der ist aus dem japanischen Original. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Das merkt man aber auch. Naja, aber man muss eh sagen, dass bei dem Film Fans ja wirklich auf die Synchronisation gespannt waren, ja? Ja, ab hier haben wir auf jeden Fall mitgehört, Philipp und ich. Ah ja. Ja, das weiß ich. Ich weiß, dass wir später, weiß ich, passieren, aber da das kann ich schon, mich so direkt nicht dran erinnern. Die Autoschlüssel habe ich sofort im Kopf gehabt. Der typisch schwarze Täter. Hm, genau. Das haben wir natürlich im Studio nicht wirklich gesehen, ne? Diese Szenen. Und das sowieso nicht, was jetzt kommt. Mit den Würfeln, das Klimbim, das Logo. Das ist ja nicht synchronisiert. Von daher juckt es uns nicht. Noch ein kleiner Unterschied. Gerade eben hat man gehört, dass Mitsuhiko gesagt hat, Professor sind zu schwer. Im Original sagt diesen Satz Ayumi. Oh, im Japanischen, ja. Ja, vielleicht war gerade Julia Meine nicht zur Verfügung für den einen Satz. Machen Sie sich ja, komm. Fabian Holmitz, kannst du schnell machen, ne? Und die gleiche Leier wie jedes Jahr. Ja, jedes Jahr dasselbe, hast du doch vorhin gesagt. Ja, ich geh schon. Wird das übernommen eigentlich oder spricht er das immer neu ein? Nein. Übernommen. Wird übernommen, ja. Ah ja, gut. Hab ich nachgefragt. Wären ja sonst auch, denke ich mal, nur unnötige Kosten. Wobei es ja jedes Jahr ein paar Änderungen gibt, also in diesem Jahr insbesondere. Ja, klar, natürlich. Die werden natürlich neu dazu aufgenommen, ja. Ja, was sollen sie machen, ne? Und wenn man genau hinhört, dann hört man das ja, man auch, finde ich. Und Kevin auch. Ja. Nee, im Prinzip spricht er ja immer nur bis zur Detektei Mori und danach kommt ja immer was Neues. Ja, aber auch nicht immer. Ich glaube, früher war das immer gleich oder häufig gleich. Ich glaube, Film 18 war jetzt tatsächlich der erste, wo das mal substanziell verändert wurde, das Intro tatsächlich. Mussten sie, ja. Vor allem dieser Teil mit Sherry, der war immer gleich, wo sie da durchs Labor geht und so. Genau. Das haben sie die ganzen Filme gemacht und das ist jetzt neu. Gerade diese Szene muss man nehmen, wie ein Szenenpunst. Übrigens im Hintergrund sehr schön die Manga-Ausschnitte, sieht man. Das sind alles Manga-Bilder. Ja, haben sie sehr gut gemacht diesmal. Aber im Japanischen sagt tatsächlich Conan ja nicht, man nennt mich Detektiv Conan, sondern er sagt ja auch wirklich, es gibt nur eine Wahrheit. Und ich finde sie. Hintonsu. Ah, genau, ja. Gekijoban, Meitante Conan. Aber diese ganzen Fahrzeuge, Das Solar Skateboard, das im Manga nur zweimal auftaucht, natürlich in jedem Film mit dabei. Standardutensil. Ah, genau, es kommt. Yeah! Das ist so eine unnötige Aktion. Chianti sieht übrigens sehr gruselig aus. Chianti? Und die Person bewegen sich fast alle nicht. Na gut. Smartphone verloren wird später wichtig. Da sieht man übrigens Hunter im auf dem Bürgersteig. Eine Gewehrtasche, na klar. Es könnte keine Golftasche sein oder so. Das muss eine Gewehrtasche sein. Man erkennt den Titel doch erst schwarz. Ach, ganz einfach. Er ist schwarz. Er ist schwarz. Oh mein Gott, nur weil ich schwarz bin. Was? Das ist rassistisch. Ja, eine Besonderheit im Studio war, dass Al Haibara schon synchronisiert war an der Stelle. Und Shinji Fusen, genau, da haben wir wirklich 33:17. Da haben wir ewig lang aufgenommen. Das war sehr schwer für ihn. Shinjuku. Se. Genau. Shin. Und, was habt ihr denn da? Was war denn da so die Schwierigkeit davon? Naja, man muss sagen, Tobias Müller spricht ja nur einmal im Jahr einen festen Japanisch. Ja. Nämlich zu den Conan-Filmen. Und irgendwelche Straßennamen, oder? Shin, das konnte er nicht aussprechen. Ja, Shinjuku Se 33:17. Ja, ihr merkt, Philipp wäre eine Besserung, Conan. Man muss ja auch in einer gewissen Geschwindigkeit sagen. Ja, genau. Ja, nicht Zeit lassen, sondern du musst vor allem Conan steht ja unter Druck. Er muss ja sagen, oh, das Kennzeichen ist Shinjuku Se 33:17. Ja. Und dann, oh nein, es war zu schnell, dann muss er es nochmal langsamer sagen und dann passt es halt gerade wieder nicht. War sehr interessant, ja. Auch meinen Fehler zu sehen, meine ich. Aber die haben das da alles entspannt gesehen, oder? Ja, es war sehr entspannt. Peng, peng, peng. Und er hat auch ansonsten grandiose Arbeit geleistet. Das war das einzige Mal, dass er den Patzer hatte. Shinjuku. Über Jaiba. Bam, bam, bam, überall gegen. Oh, jetzt kommt diese Autoszene. Ey, das habe ich nicht verstanden. Das muss das sowas sein. Ja, übrigens, gleich im Hintergrund kann man schon Sarah sehen auf ihrem Motorrad. Im Hintergrund zwischen den Lastern. Und da ist sie nochmal. Oh je. Ja, das kann sein. Ja, ich auch. Aber ich sag mal, die Synchronstimme ist allein jetzt nicht von der Person her, aber von der Synchronstimme von Massimo Misera, ja. Ganz ehrlich, das passt ja gar nicht, weil im Japanischen ist es ja so, dass sie ja erst als männliche Person gesehen wurde, weil sie ja eben so aussieht und auch diese Stimme hat, ja. Und von der Stimme im Deutschen muss ich sagen, das ist ja leider nicht so gelungen, möchte ich. Ich habe auch wesentlich jungenhaftere Stimme irgendwie erwartet. Also dazu muss ich zwei Dinge sagen. Ich kenne viele Mädchen, die kurze Haare haben und eine sehr weibliche Stimme haben. Zum Zweiten, der deutsche Anime-Fan, kennt Masumi Misera nicht. Das ist klar. Er hat die noch nie gehört. Auch im Manga, man kann lesen, ja. Conan hält sie für einen Jungen und so weiter und so fort, aber man hört sie im Manga nie. Das ist richtig. Ja. Und drittens habe ich auch noch, Esra Wurak war nicht die geplante Sprecherin für Masumi Misera. Echt? Nicht? Ja. Okay, gut zu wissen. Okay. Oder auch ja nicht. Gut, das Background-Wissen habe ich dann leider nicht, ja. Also ich fand... Dennoch finde ich, dass sie einen tollen Job gemacht hat. Also ich fand die Stimme beim ersten Mal anschauen auch nicht wirklich schön, muss ich sagen. Aber am Ende des Anschauens auf der Animagic war ich doch ganz zufrieden. Also war okay. Ihre Fähigkeit jetzt stört's mich auch nicht. Also jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Also ich mich auch. Muss ich auch. Also Karin Lehmann hat da sich wirklich Mühe gegeben und sie auch um Hilfe gebeten. Also ich finde, das sage ich nicht, weil ich da mitgeholfen habe. Ich finde, dass das wirklich gut ist. Nee, also bin ich auch. Also ich war ja auch wie Philipp am Anfang, dachte ich, so, aber lag vielleicht auch daran, weil die Stimme voll ungewohnt war und man sie nicht kannte. Man gewöhnt sich dran, aber ja. Ich habe mich dran gewöhnt, muss ich sagen. Ansonsten natürlich alle Synchronstimmen identisch oder nahezu identisch. Also Tobias Müller natürlich zu nennen und die ganzen anderen hochkarätigen Sprecher, Kevin kann sie alle benennen. Ja, dieser Hamster-Kommissar. Da haben wir sogar Oliver Siebeck wiederbekommen, den viele als Vegeta kennen. Es ist kein Hamster, es ist ein Streifenhörnchen. Ja, was auch immer, ja. Oliver Siebeck. Sehr stolz war ich da. Also Kevin, wenn du jetzt gerade so viel Background-Infos, was die Synchronsprecher angeht, ja, würde ich gerne mal wissen, wie sieht's denn aus mit der Stimme von Jodie Starling? Ja, die hatte ja jetzt momentan die gleiche Stimme wie, glaube ich, Wermut. Da wurde ja auch viel drüber diskutiert. Genau, weil in der Serie, noch in Deutsch, hat sie ja diesen krass guten englischen Akzent noch mitgebracht. Auch da, es ist so, das ist aber ein Fehler von euch Fans, weil ihr das nicht... von euch Fans! Ja, aber ihr versteht das nicht. Von der Jodie, die in der Schule arbeitet. Ja. Das ist ja schon lange her. Sie ja, natürlich. Ist nur noch, sie ist keine Lehrerin mehr. Sie ist FBI-Agentin. Nur noch das. Sie ist nicht mehr, oh, cool, Kate, oh. Sie ist jetzt nur noch FBI-Agentin. Sie ist jetzt ernst in Japan. Mit dem Ziel, schwarze Organisation vernichten. Darum ist sie hier. Das ist mir bewusst, ja, aber... Das heißt, diese Kindlichkeit braucht sie nicht mehr. Sie muss sich nicht mehr aufspielen als Englischlehrerin, als Freund der Jugendlichen und so weiter. Sie muss auch nicht mehr in der Kampfsporthalle, in der Videospielhalle da irgendwie auf cool machen. Das, ja, das macht sie vielleicht trotzdem noch, das weiß man ja nicht. Vielleicht gibt es ja wieder einen Fall, wäre sehr schön. Das ist vorbei. Das ist auch so ihre Leidenschaft. Das war keine Tarnung. Und auch der erste Auftritt von Agent Camel, ja, in einem Detective Conan Film hier. Obwohl ich sagen muss, dass die Stimme hervorragend, also passt. Von passt Camel ja, finde ich auch. Ja, ja, doch auch. Wunderbar, da kann von ich den nicht Fans dran gewünscht. Und wir hatten ja lange das wurde glaube ich gewünscht, ja. Ich meine, ich habe auch Wünsche weitergereicht, klar. Conanforum.org und ConanNews.org. Wünsche schreiben. Na, die Verweise. Da fängt das schon an, ey. Und wir hatten ja lange diskutiert, wie denn Agent Camel ausgesprochen wird. Da hatten wir Camel, Kiameru, was auch immer. Jetzt wissen wir, es ist Agent Camel. Ja, Camel. So wird er ausgesprochen. Genauso wie Jodie Starling, James Black, Conan Edogawa. Ja, genau. Mori Kogoro. Genau. Aber nochmal zu Jodie, ja, es ist ja die gleiche Stimme. Das war mir sehr wichtig. Aber es ist halt, sind 9 Jahre vergangen. Und ich war nicht in dem Studio dabei, als sie da war. Dann hätte ich ihr sagen können, ja, Jodie ist so ein bisschen abgedrehter manchmal. Aber sie weiß oder sie konnte nicht mehr wissen, wie sie vor 9 Jahren jemanden gesprochen hat. Ja, klar, klar. Nee, das ist klar. Ich meine, wir wissen auch nicht mehr, wie wir uns vor 9 Jahren angehört haben. Da könnte man einen Conan-Cast anhören. Ja, genau. Obwohl, so lange gibt's uns noch nicht. 2010 sind wir gestartet. Aber auch da kann man schon eine Entwicklung erkennen. Auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch nicht an alles, was ich gesagt habe. Also, natürlich nicht. Dann ihr euch? Nein. Hättest du natürlich ein super Gedächtnis, ja. Nee, deswegen hört man auch gerne stolz immer mal wieder alte Casts an. Oder auch die Audiokommentare. Weil es ist so, diese deutschen verrückten Fans wollen immer nur eines, nämlich die gleiche Stimme. Egal wie schlecht die ist, egal wie gut, es muss der gleiche Sprecher sein. Jetzt haben wir in Jodie die gleiche Sprecherin und dann wurde auch wieder, also man kann es nie allen recht machen, leider. Nee, das sowieso nicht, aber der gleiche Sprecher, finde ich, ist schon wichtig. Ich meine, stellt euch mal vor, Conan würde jetzt weiter synchronisiert und Tobias sagt, nee, ich kann ich jetzt nicht, nicht. Ja, schade, ne? Dann wäre doch Conan auch nicht mehr Conan. Natürlich nicht, wäre also ein anderes, sind, aber... Ja so, wir sind muss ja weitergehen, ne? Ja, wir sind Gewöhnungstiere, ja. Also ist es schon ganz schön, wenn man das, was man gewöhnt ist, auch weiterhin vorgesetzt bekommt. Ja, genau. Ja? Das haben wir euch auch gegeben. Mit Jodie zum Beispiel. Und das war dann auch nicht allen recht. Weil Jodies, ja, weil die deutsche Synchro schon zu lange zurückliegt auch. Genau. Ja, wahrscheinlich. 9 Jahre verändern auch Menschen und Stimmen. Also meine jedenfalls. Ja. Ja, Synchronisation ist immer eine schwierige Sache, finde ich. Also. Ja, es ist immer sehr. Wenn ihr nicht zufrieden seid, einfach den Film mit japanisch Tonspur und deutschen Untertiteln schauen. Werden wahrscheinlich auch die meisten machen. Gehe ich mal ja, gerade stark davon aus, ja. Also, das glaube ich aber jetzt nicht. Also. Naja, gut. Fans, die jetzt zum Beispiel einfach nur das Japanische bevorzugen, ja, und ich kenne viele, die einfach sagen, hey, die deutsche Synchro gucke ich mir gar nicht an, aber also ich gucke mir den Film trotzdem, weil ich dann die japanische Synchro angucken kann. Und zwar also legal, ne, natürlich. Bei vielen Serien denke ich das auch, dass viele zu den Untertiteln greifen, aber bei Detective Conan haben wir eine sehr gute Synchronisation, möchte ich meinen. Mit die beste auf dem deutschen Anime-Markt. Demnach. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten in der Sicht. Also ich gucke ja sehr gerne deutsche Animes. Ich bin da. Aber natürlich, klar. Sehr schön. Vor allen Dingen, weil du da, ich finde, man kann die deutsche Synchronisation auch wesentlich entspannter gucken, weil du ja mehr hörst. Ja, klar. Ja, die es wird ermittelt. Ja, genau, kommen wir zurück zum Film, genau. Genau. Ach, was ja, ist denn also passiert in der Zwischenzeit? Gerade. Ja. Also wenn ihr den als Zuhörer den Film mal sehen wollt, am besten mal ohne unseren Kommentar anschauen, da kriegt ihr auch mit, was dort passiert, denn genau. Die ganzen Würfel und sonst was. Dann das erste anschauen, vielleicht lieber ohne uns. Das sagen wir natürlich früh jetzt im Film. Aber oder andersrum, erst den Kommentar hören und dann den Film schauen. Ach, ohne Film? Ah, super, ja. Megaladies. Sind übrigens sehr interessante Ermittlungsarbeiten hier mit dem FBI und der Polizei ja, gemeinsam. Ja. Gibt es ja sonst auch nicht so häufig. Nö, bisher gar nicht eigentlich. Weil das FBI bisher verdeckt ermittelte. Natürlich. Aber das ist ja jetzt eine Ausnahme mit einem US-Bürger und so. Und natürlich darf auch Conan mit dabei sein und Masumi. Masumi. Sind ja Zeugen. Ja, stimmt natürlich. Und Kogoro? Kogoro ist ja auch da, ohne Kogoro. Kogoro ist immer da bei ihm, wird auch immer was erzählt, auch wenn er es gar nicht wissen will. Er könnte ja plötzlich tot also schlafend umfallen und dann den Fall lösen. James Black hören wir ja auch zum... Nee, hören wir nicht zum ersten Mal, ne? Nee, aber zum ersten Mal in einem Film und zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder. Ja, also ja. Ja, immerhin. Schöne Sache, ja. Das ist ja bei vielen so. Also, ja, also beim FBI. Im Prinzip fast wie neu. Ja. Ja. Hat auch eine neue Stimme, aber eine hervorragende Stimme. Sage ich. James Black? Ja, ja. Auf jeden Fall. Frank... Nee, wer war das? Frank... Ich weiß es nicht mehr, aber wir haben lange überlegt. Ja, nachzulesen, alles unter conninews.org, da gibt es eine ganze Liste. Genau, ich habe da eine Synchronsprecherliste mal veröffentlicht. Oh, die Spiegelbrillengläser. James Black ist der Täter. Natürlich. Das sagte man beim Panda-Fall, beim P&A. Da, wo er mit dem Zirkusdirektor da verwechselt wurde. Ja. Er ist ja auch der Boss der Organisation. Oh je, ist das lange her. Aber er spricht ja British English. Oder British wie war das? English. Deswegen hat Conan das sofort erkannt. Sie haben Kant gesagt. Oh ja. Spricht er im Deutschen British Englisch? Weiß ich gar nicht mehr. Müsste eigentlich falsch sein. Na gut. Ja, guter Kanzler. Yep. Ja, natürlich die Organisation. Hat ja nichts. Muss man da irgendwie reinholen und nochmal. Ja, ein bisschen Spannung falsche aufbauen. Falsche Spannung aufbauen. Ach, ja, oder echte. Wir haben Ei noch gar nicht gesehen. Doch? Ja, am Anfang. Aber jetzt im Zusammenhang mit der Organisation taucht sie sonst ja immer eigentlich auf. Na, so, nee, mach dir keine Sorgen, alles gut. Ja, wie immer, ne? Da hat die zwei Leute, die da vorbeilaufen, wieder. Das war ich auch gar nicht. Ich meine, ich könnte den ganzen Film jetzt drüber nörgeln, aber ich meine, das. Nein, nicht schon wieder. Macht ja nichts besser. Wir haben keinen nervigen Jungen diesmal. Ja, sehr interessante Szene hier zwischen Conan, Masumi und Ran. Und auch der Zahn zu sehen. Zahn. Der sagt natürlich nur deutschen Manga-Lesern was oder Personen, die den japanischen Anime verfolgen aktuell. Ja, genau. Ja, wir sehen jetzt den 13, ne? Wie Ran der Kugel ausgewichen ist, die durch ihre Haare dann geflogen. Ja, ja. Film 13 ist ein Film für sich, ja. Ja. Jetzt erstmal schön einen Abend bei dem Professor machen. Da ist Ai doch schon wieder da. Ai-chan. Ja, mit ihrer falschen Haarfarbe. Warum die das bloß im Film so machen? Ich verstehe es nicht. Na gut. Wieso, wie ist die Haarfarbe sonst? Heller, dunkler? Das ist etwas heller, rötlicher, ne? Ja. Roter, wie es im Anime ist. Vielleicht färbt sie sich die immer extra zum Anlass des Films. Denkt sie, oh, jetzt ein Film, mal ein bisschen heller. Ja, ein bisschen dunkler. Fans diskutieren, ich habe auch Fans immer diskutieren sehen, was die richtige Haarfarbe ist, aber Gosho hat es mal gesagt, die Farbe, die sie momentan im Anime hat, die sehr viel röter ist als das hier, ist richtig und nicht das im Film. Man sieht es auch im Schlüsselloch zu Band 18. Ja, da ist es aber eher mehr so, aber Gosho sagt, er wollte es eigentlich mehr roter haben. Wie der Professor. Da muss ich jetzt nochmal zeichnen, die neue Farbseiten. Oh Gott. Ja, wieder eine sehr lustige Szene hier nach dem Kokoro mit der Höhenangst. Ja. Der Timer. Timing. Und ab geht's. Und hoch in die Luft mit dem Ding. wie langweilig. Und der Professor ist voll. Oh, schaut jetzt aus dem Fenster. Jetzt. Bumm. Oh. Feuerwerk. Japan-Tag-Feeling. Ja. So schöne Farben. Wie einfach. Ich hoffe, dass man sie noch weiß. Das gibt Probleme mit den Machern. Oh nein, was soll ich jetzt tun? Ei, was machen wir? Vor allem auch wir. Okay. Oh, ja, super. Er ist Feuerwerk-Fan. Ja. Und, ja. Naja, oder auch nicht. Er ist ziemlich schnell dem Fenster entwichen, muss ich sagen. War auch nur ein kurzes Feuerwerk. Stimmt allerdings auch. Oder vielleicht hat er noch auf die Zugabe gewartet. Bett. Das kennt ja auch was hochschießt. Übrigens das Mystery Girl liegen unter der Decke. Ja, immer halb nackt. Ja, das muss sein. Fanservice. Ah, ach so. Aber bei Sierra siehst du ja sowieso nicht so viel. Ja. Ihre stimmt. Oberweite hat sie ja von der Mutter geerbt, oder wie war das? Ja, so war das. Also hat sie nichts geerbt, oder wie ist das? Da, das ja. Kommt alles noch, das entwickelt so. Sich alles. Ja, stimmt, das kommt noch. Sie ist ja erst 16, 17. Auch sehr schön jetzt diese Aufteilung, wie der FBI und Polizei gehen gemeinsam ermitteln. Ja, genau, gemeinsam machen die das. Ja, so jeder mit einem halt. Gangan 7, toller Name. Stand im Hintergrund auf dem Poster. Gangnam Style, was? Gangan 7 stand im Hintergrund auf dem Poster als Werbung. Was auch immer das sein soll. Bestimmt dieses Mobile zum Gundam, was ich nicht abkann. Die Anspielungen sind ja zum Glück vorbei, möge man meinen. Vielleicht kommt noch was. Wenn Gosho schon mal wieder schaut, dann... Och, da könnte ich doch noch was draus ziehen. Übrigens finde ich die Vorstellung der Verdächtigen immer an diesem Brett, wo die alle angeheftet werden, finde ich nicht so wirklich schön. Aber naja, es bleibt ja wenig anderes übrig. Die alle einzeln immer vorzustellen, dauert ja auch eine halbe Ewigkeit. Und sie werden dann noch vorgestellt später. Aber ich finde, so geht die Persönlichkeit irgendwie ein bisschen verloren, wenn die da alle so nach und nach genannt werden und man kann als Fan gar nicht mitkommen. Ich glaube, es war in Film 15 oder wo war das, wo die alle da in der Lobby saßen, in dem Hotel und alle nach und nach vorgestellt wurden und man konnte die einen Namen gar nicht lesen, da wurde schon der nächste vorgestellt. Ja, genau. Oh, das war der 15, ja. Da haben wir auch einen Audiokommentar zu gemacht. Ich weiß bis heute keinen von den Namen. Also, na, diesmal schon besser, es sind ja nur drei Verdächtige. Könnte Manga-Fall sein. Standard. Beziehungsweise, es sind ja keine Verdächtigen, es sind ja Bekannte. Man befürchtet, dass das zukünftige Opfer sind. Stimmt. Der Täter steht ja fest, das ist ja Hunter im Moment. Wieso im Moment? Ja. Was willst du damit sagen? Wir haben ihn am Anfang auf dem Bürgersteig gesehen. Hier, die Stimme von dem, ist das nicht auch von Yugi? Hier Konrad Bösherz, soweit ich... Oder oh, das weiß ich... Nee, Konrad... Ist Konrad Bösherz nicht der Yami-Yugi oder ist das der normale Yami-Yugi? Der Yami-Yugi ist Sebastian Schulz. Ich glaube, wir hatten schon auf der Animagic über diesen Namen diskutiert, Olli. Echt? Über den Synchronsprecher. Stimmt, Sebastian Schulz war Yami. Kalma, lass meine Freunde in Ruhe! Ja, das Yugi hat auch so eine markante Stimme. Die war doch auch in Film 16, meine ich, ne? Scheint Dauergast zu sein bei Detektiv Conan. Ja. Vermutlich ein Fan. Schleicht sich immer in die Studios ein. Ja, genau. Darf ich einen Satz sprechen? Nee, der spricht schon öfter so. Ich bin auch Fan, ich gehe auch mal zum Studio. Vielleicht kriege ich auch eine Rolle im nächsten Film. Das bestimmt. Also ich habe keine bekommen. Ja, von dem Jungen, der so schlecht synchronisiert wurde, nochmal nachsynchronisiert. Ja, das war oh ich, genau, Gott, ja. Das war ja schrecklich. Aha. Oh, ich könnte mich immer noch aufregen. Wenn ihr das hören wollt, dann hört euch den letzten Audio-Kommentar an. Das hat sich ein ganzes Jahr gehalten. Wird oh yeah, ja, ein Gag im Audiokommentar. Ja, ja. Ich finde, man schaut ja auch den Detektiv Conan-Film schon so nachdenklich, mysteriös, nachfragend. Warum wird jetzt genau dieses Detail genannt? Mhm. Und warum könnte man nicht darauf verzichten? Obwohl ich sagen muss, das Mysteriöse, also mit dem Augenmerk auf die Atmosphäre, ja, ging da ja schon bei den Filmen einiges verloren. Wenn man da von früheren auf die jetzigen Filme zurückschaut. Ja, ich glaube, hier wurde mehr Wert drauf gelegt, mehr erstmal so auf die Action. Ja, normales so Setting zu machen und am Ende noch ein bisschen drauf zu klotzen. Ja, finde ich auch, ja. Ist auch sehr gut, meiner Meinung nach. Gut gelungen dieses Mal. Also der Witz am Anfang nimmt ja schon ein bisschen so dass die Ernsthaftigkeit raus, die man vermuten könnte bei einem FBI-Film, wie man ja schon am Cover der DVD oder der Blu-ray erkennt, oder der Anime-on-Demand-Seite. Ich weiß nicht, ob man es da erkennt. Aber... Und was wir überhaupt noch gar nicht haben, was ich auch gar nicht vermisse, ist ein ganz bestimmtes Agatha-Detail. Na hier, ne? Irgendjemand sagte, das wäre ein Stück Schrott, ne? Ja. Das hast du gehört. Das dann gleich nachgebessert. Ja. Das sollte er mal überall sagen. Mit dem Narkosechronometer nur 2 Pfeile oder aber was? Aber das sind 5 Pfeile, ne? Schießt ja alle ab. Ganze Organisation. Hört ihr das Geräusch auch? Etwa. Ob das die Älteren nicht hören? Ältere Zuschauer vielleicht mal merken, schreiben, ob ihr das hört. Würde mich interessieren. Ah, genau. Das war, was er im Interview gesagt hat. Wer? Tobias. Hohe Frequenzen hört man im zunehmenden Alter nicht. Ah. Irgendwie so. Auf youtube.com/Conan News. Ja. Hast du es einfach da gehört, Kevin? Genau. Ja. Juhu. Nein, ich nehme hier das Detektivabzeichen. Gute Laune, Quizfrage. Als ob. Und Ei unterstützt ihn diesmal sogar. Eieiei. Vielleicht verbrennt man besonders viele Kalorien, wenn man so ein Quiz macht. Ich weiß ja nicht. Naja, er muss sich das ja alles ausdenken. Gehirnleistung erfordert das. Sniper. Ichigen no Sniper. Ichigen? Dimensional Sniper. Das kann man sogar als deutscher Fan lösen. Aber nur durch Zufall. Also das ist ja nicht... Oh mein Gott. Ja. Der Stein der Weisen. Clever. Ah, der Stein der Weisen. Guter Film. Und gutes Buch vor allem. Das Halberer-Quiz jetzt ganz neu. Sie lebt zu lange mit ihm. Er färbt ab. Nice Bar. Nice Bar. Wie bei Wii Sports, man, ne? Ach, ja. Nice Bar. Aber ich finde dieses Quiz echt besser als im letzten Film. Also das mit der Gottes Hüfte vergessen zu beißen, das war doch bescheuert. Das kannst du vergessen, ja. Hier hatte man wenigstens noch eine mögliche Erklärung dazu mit dem Vertauschen, auch wenn man das jetzt nicht lesen konnte. Es sei denn, man kann japanische Zeichen. Und das gefällt mir auch nicht, diese Betonung von Masumis Nachnamen. Serra. Das ist gefährlich. Serra? Ja. Hey, Serra, Serra. Ja, genau. Woher wusste ich, dass das kommt? Ja, muss ja. Für mich heißt sie Serra, so das E ist ein bisschen länger gezogen. Für mich heißt sie Masumi. Ja, das außerdem. Ach so. Was, sie hat Vor- und Nachnamen? Mensch. Luxus. Das finde ich auch hier sehr gut gemacht. Denn eigentlich wird sie oft mit Serra angesprochen, aber Colin sagt ja konsequent Masumi zu ihr. Ja. Was ich gut finde. Ja, ist es Er sagt ja auch nicht zu Ran Mori. Nee, das ist Weil, ja auch nur... Ich finde auch gut, dass sie das so übernommen haben. Ja. Ach so, Junge, schließen, bitte. Komische Recherchearbeit. Ist natürlich immer eine Schwierigkeit mit dem Vor- und Nachnamen, weil es bei Detective Conan ja häufig auch durcheinander geht. Man sagt ja auch nicht Wataru, sondern man sagt ja Takagi. Also da fängt es ja los, ja, ja. Kommissar. Und dann kommt er. Ja, das ist ja in Japan. Weil es der Polizist ist, logischerweise. Im Japanischen sagt aber auch keiner Wataru. Niemals. Du sagst ja auch, also man stellt sich ja in Japan auch immer erst mit dem Nachnamen und dann ja, mit dem aber Vornamen vor. Ei kann ja auch Ei sein und Ei ist ja auch, kann ja auch Haibara sein. Also da ist es immer schon so eine Schwierigkeit. Ja. Wer denn jetzt spricht? Das wiederum hat ja Karen Lehmann auch sehr gut gemacht. Sie sagte explizit, Conan nennt Ei immer Haibara. Das hat sie bewusst und gesagt. Ich war so erstaunt von ihr. Weißt du das noch? Ja, natürlich. Also ich dachte, warum weiß sie das? Hat sie auch so extra übernommen, dass Conan zu Ei Haibara sagt. Na, sie kennt ja alle Folgen und alle Filme. So ist es nicht. Sie ist bestimmt Fan, auch von uns. Genau, Fan der ersten Stunde. Also Fan ist von Fokito TV und BTV. Wempi, ne? Wempi, oder? Ich weiß ich nicht, wie der hieß. Wempi, ja. Wempi war gemacht, der Vampir, ne? Damals. Nee, der orangene, oh Gott. Mensch. Ja, ja. Wempi, oder? Nee, der orangene ist Bee. Stofftier da. Ja, genau. Hieß der nicht Bee? Und Bee! Das war Bee! Philipp, ja. Und immer davor, vor den Animes, kam diese Sendung mit dem Tresor, wo man anrufen konnte, einen Code sagen, und wenn der Tresor aufging, hast du Geld gewonnen. Da hat Kevin ganz viel Geld verloren. Also meine Eltern, ja. Er hat heute noch Schulden. 50 Pfennig pro Minute, oder was war das? Naja. Übrigens hier eine sehr interessante Rückblende, um beim Film zu bleiben. Shuichi Akai. Shuichi Akai, die wir ja so auch nicht kennen. Nee. Und Jody hier typisch melancholisch, wie man sie auch schon in den letzten Manga-Fällen kennt. Hm. Ja. So zurückgeschlagen, seitdem Akai tot ist. Akai soll endlich wiederkommen. Er lebt doch noch. Ja, was? Ja, kann man so sagen. Oh, Masumi. Denkt logisch. Wo bist du? Ja, wo bist du? Hab ich auch keine Ahnung. Ich hab doch Ortungsdienst aktiviert. Guck doch in die Freunde-App. Freunde-App. Meine Freunde suchen. Oh nein. Ah, den kennen wir doch. Was macht ein Kokoro da? Ah, den wird man ja am Schnauzer erkennen, obwohl der ist ja auch schwarz. Ist nicht ganz so hoch, das Gebäude, da kann er rauf. Kokoro wird ausgeschlossen aus dem verdächtigen Kreis, ne? Weil ja. Er da nicht schießen würde von dort oben. Hallo, da bin ich. Schön, dass du da bist. Ich finde, wir könnten auch mal synchronisieren. Peng! Achso, Entschuldigung, zu früh. Du musst erst den Atem anhalten. Oh. Peng, puff. Tot. Schön noch den Sicherheitsgurt mitgenommen. Sind das eigentlich echte Autokennzeichen, die dort verwendet werden? Würde mich immer interessieren. Gute Frage. Scheinen BMW zu sein, ne? Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe eher versucht, den Mann, der hinten sitzt, zu finden, weil es ja dann später, der saß hinten, der den ja eigentlich erwischen wollte. Aber ich habe den gerade gar nicht auf dem Rücksitz gesehen. Hm. Sollte man vielleicht nicht sehen? Ja. Da bin ich auch drauf gekommen. Natürlich. Man macht ja gar keine Gedanken darüber. Man guckt ja einfach und 2 Sekunden später bekommt man schon die Lösung von Conan präsentiert. Wie kommen die Leute immer auf das Dach, diese Gebäude? Ja, die sind noch 50 Mal abgesperrt und abgeriegelt. Na, wir haben ja gesehen, wie der das aufgebrochen hat. Ja, also. Als der aufs Dach gegangen ist. Leute. Also, da ist er doch, hat seine Utensilien in der Tasche versteckt. Der Golf, in der Gewehrtasche. Sieht wirklich aus wie so ein Golfer. Der könnte auch gut im Golfclub anfangen. Nimmt er den Putter und dann den Driver und haut den Ball weg. Bei nice Wii Sports. Ne? Ja. Jetzt kriegen wir auch noch Lust, hier auf Wii zu spielen. Erst den Film zu Ende schauen, Olli. Dann kannst du die Wii anmachen. Ja. Und die Mirapolis-Ermittlung spielen. Oh, nee. Futsal? Ja, nur noch 2 Bilder hängen dort. Der eine hat einen Leberfleck an seiner Wange. Ob das ein Marken ist? Ja, lass ihn doch. Ja, Agatha hat auch einen an einem anderen Körperteil. Stimmt. Und er hat ein Haar, das dort rauswächst. Aber das weiß doch nur Shinichi. Hat er einfach geklaudert? Mist. Sonokos Mutter hat auch einen tatsächlich. Ja? An der Wange, ja. Ach, stimmt. Stimmt. Ja, das sind ja immer so markante Tätermerkmale. Ich kann mal aber erst, wenn der Täter eingeblendet wird und nicht mehr schwarz umrandet wird. Jetzt bekommt man präsentiert, warum man das am Anfang gesehen hat. Wo man sich dachte, hä, was soll das jetzt? Ja, war auch irgendwie so ganz komisch, plötzlich da was Englisches zu sehen und oder zu hören und den Untertitel. Ja. Das Englisch ist auch nicht besonders gut, muss ich sagen. Die sprechen sehr angestrengt teilweise. Ja, wahrscheinlich auch, weil sie es vom Japanischen übernommen haben, schätze ich mal. Und die Japaner sprechen ja alle sehr deutliches Englisch oder so ein bisschen, ja. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Wäre eine Theorie. Ich dachte, vielleicht können die Sprecher kein Englisch. Aber, die Deutschen? Na, man hat ja diese langen Passagen aus dem Japanischen und muss die ja irgendwie füllen. Man kann ja nicht dann auf einmal gutes Englisch sprechen, man natürlich schneller durch. Hast recht. Das ist ja meine Theorie. Synchron. Das würde einiges erklären, ja. Herausforderung. Das hat vielleicht Karin Lehmann ja auch erzählt, dass es eine Herausforderung ist. Das, was Philipp gerade gesagt hat, die Sprechpausen, die es bei uns ja nicht gibt. Und bei Detective Conan wird ja auch nicht häufig Englisch gesprochen. Also dadurch, dass Jodie jetzt ja nicht mehr so viel Englisch spricht, ist es ja eigentlich raus. Seit Band 42. Obwohl sie vorhin einen englischen Satz, zwei gesagt hat. Da aber am Hafen. Ja, in diesem Film kommt es häufiger. Ausnahmsweise mal wieder. Ja. Naja, weil die Jack Ross. Gäste sozusagen oder möglichen Opfer ja alle ausländische Namen haben, von den Japanern ausgesehen. Ja, wie hieß denn der Bösewicht aus dem neuen James-Bond-Film? Der hieß doch auch Waltz, oder? Nee, das war der Schauspieler. Wie heißt du mit Vornamen? Christoph Waltz. Ja. Okay, Christoph Waltz, ja. Hat ja auch bei den Hans Lander gespielt in Inglourious Basterds. Mhm. Waltz hat mich gerade irgendwie daran erinnert. Der ist aber nicht verdächtig hier. Ah, nee. In dem anderen Film ist er ja schon verdächtig geworden. Man kann auch mehrfach verdächtig werden. In der Tat. Man wird x-beliebig verdächtig. Obwohl bei Detective Conan gibt es ja nicht so häufig Fälle, wo ein Verdächtiger noch ein weiteres Mal auftaucht und nochmal verdächtig ist. Also meistens werden ja die neuen Charaktere, die auftauchen, sind ja im ersten Fall immer verdächtig. Ja. So Bourbon beispielsweise beim ersten Fall. Aber danach ist er ja nicht mehr verdächtig, also nicht in erster Linie. Da ist unser Verdächtiger oder unser Täter. Da ist er. Der wohnt ziemlich bescheiden, muss man sagen. Ichigenio Sniper ist auch da. Und die ganze Hintergrundgeschichte von Hunter finde ich also, ich finde fast, die haben ein bisschen zu dick aufgetragen, wie tragisch seine Geschichte ist. Mit allem drum und dran. Da ist ja wirklich so Bang. Viel Seelenballast auf dem drauf. Das schöne Bild. Nein! Oje. Er starb eine an den Glasscherben mit dem Bild. Ja, genau. Würde Kogoro ermitteln, ne? Also Selbstmord? Ja, wie immer. Er degradiert das wieder logischerweise zum Selbstmord. Ganz und Brandstiftung war es auch immer. Und jetzt wieder das Mystery Girl unter der Decke. Übrigens gibt es ja auch von Egmont Manga, hat ja die Anime-Film-Comics veröffentlicht, das vielleicht mal am Rande erwähnt, 1 und 2. Also falls ihr mal den Film nachlesen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ja. 7,99 in Vollfarbe. 7,99 für jeden Band, also 16 Euro. Ja. Und ihr habt die ganzen Details nochmal schriftlich. Ja. Ja. Also wenn ihr keinen Untertitel angestellt habt. Ja. Und auf Deutsch. Also das war ja. Ich habe letztens Bilder gesehen von der Con, wo die japanischen Filmcomics noch waren und ja, jetzt ein paar Jahre später gibt es sie auf Deutsch. Also ja. Schön. Wunderbar. Super Arbeit, Ema. Da haben wir auch schon einen separaten Themenpodcast zu gemacht. Ich hab drauf gewartet. Kevin wusste. Ah. Nicht wahr, Kevin? Hab ich ganz vergessen, aber den haben wir natürlich wirklich aufgenommen. Wirklich aufgenommen? Tatsächlich. Ja, was ist denn verschollen? Da war Lukas aber nicht dabei. Probably. Nein, da war ich leider nicht dabei. Er hat ja immer natürlich gehört. Ach so. Ja, gehört auf jeden Fall. Gut, der Würfel mit der Nummer 2. Ja, dann gibt's nur noch Würfel mit der Nummer 1 und dann man ist der Film vorbei. Man könnte also einen Countdown auswählen. Wie bei Film 2, das 14. Ziel. Mhm. Ja, nur das. Wo es doch mit dem König losging, oder wie war das? Ja, und dann alle König, nach und nach. Dame, Bube. War der König war Bube doch. 10. König ist 13. Megure, oder wer war das? Nee, der. Ja, die 13, 13 ist die 13 Megure, ja. Ja. Oh, ich kann 13 ja Megure. Kann ich eigentlich nicht. Das heißt Chuso Megure, du. Lern lesen. Ich kann nicht lesen. Du kannst lesen. Ach ja. Ja. Dazu gibt es auch keinen Audiokommentar, aber vielleicht, wenn ihr mehr davon Nehmt sehen euch. Wollt. Der kommt auf jeden Fall vor dem Anime-Film-Comic zu Film 2. Vor dem Anime-Film-Comics? Ah, Entschuldigung, ja, natürlich. Anime-Film-Comics. Da muss ich immer wieder drüber lachen. Als nächstes die 1, dann ist natürlich Shinichi jetzt dran, ne? Ja, klar. Ja. Nachdem er im Film 2 nicht getroffen Wenn man ihn denn nur finden würde. Er war halt nicht da, ne? Man könnte ihn ja anrufen. Aber man hat die Nummer ja nicht, außer... Muss man ranfragen. Außer Heiji und Ran, ja. Sonst keiner? Ich wüsste, mir fällt sonst keiner ein. Helikopter. Die Nummer vom Shinichi-Telefon haben. Helikopter. Ja, Helikopter im Film. Klassisches Element. Neben Bomben und was CGI, noch alles. Bomben hatten wir doch noch gar nicht, oder? Noch nicht. Kommt noch eine? Ja. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Vielleicht, wir wollen ja nicht vor. Werden wir sehen. Wir haben ja noch eine Stunde vor uns, oder wie lange auch immer. Ja, eine Stunde noch. Eine Stunde. Das heißt, wir sitzen aber auch schon fast eine Stunde hier, glaube ich gar nicht mehr. Ja, okay. Kleines Zwischenfazit. Wie gefällt's euch? Oh, wie sehr spannend. Also, wenn man den Film jetzt ohne Kommentare sieht, dann langsam auf jeden Fall mit, also. Schwingt's um vom lustigen Stil, von den lustigen Stilelementen zur Ernsthaftigkeit. Ja, genau. Vor allem auch jetzt die Bevölkerung alle in Panik jetzt und so, oh mein Gott, und der Wendepunkt halt dieses jetzt. Das Ganze mit den Massenmedien und Social Media. Aber und da sieht man komplett diese globale Vernetzung, was man da hat, ja, dass diese Infos total schnell verbreitet werden. Mhm. Und nicht immer positiv sind. Nein. Und auch alles schön. Das sind keine alten Leute mehr. Was ist denn da los? Nur noch Junge. Und diesmal haben sie die Zeichen auch nicht übersetzt wie im Filmcomic. Das wäre auch zu viel geworden. Ja. Das wäre auch wirklich schwer gewesen. Randnotizen über Randnotizen. Sieht aber gut aus, wie das so im Hintergrund so durchs Bild fliegt, finde ich. Man kann es zwar nicht lesen, aber trotzdem schönes. Aber da kann man ja, also möchte ich quasi keinen Vorwurf machen, dass sie das nicht übernommen haben. Nein, nein, ach, nein, das soll auch gar nicht. Bin ich sogar ganz froh, um ehrlich zu sein. Also, man den muss Scheiß, ja nicht alles haben. Also, Entschuldigung, mit Verlauf, den Scheiß, was manche im Internet schreiben, möchte ich auch gar nicht sehen. Ja. Nein, da musst du nur zu Facebook gehen, dann kannst du auch einiges erleben. Ja, Gott sei Dank. Wenn du was Gutes sehen willst bei Facebook, musst du gehen zu facebook.com/ Conan-News. Conan-News. Ja, ja. Oh Gott. Noch haben wir nicht alle Verweise durch. Ja, ich glaube schon. Wir müssen sie noch weiter geschickt unterbringen. Oh, Takagi, du warst wieder zu gierig. Was hat er da getrunken? Ein Glas Rum? Ja. Bourbon. Ah, Bourbon. On the rocks. Deswegen kommen wir zu ihm. Ach. Selbstmord, definitiv. Ja, wie immer. Gab es im Film schon... Ja, stimmt. Film 6 gab es ja einen Selbstmord von dem kleinen Kind da, der dort runtergesprungen ist, falls sich jemand erinnert. Welcher Film? Film 6, das Phantom der Baker Street. Ah, der Junge am Anfang, der programmiert und dann springt er doch runter. Stimmt, ja, das ist der Junge, das weil kommt. Der Junge ja nicht mehr für den da... Und dann schwimmt die Arche da auf dem Bildschirm und er ist tot. Sehr guter Film. Oh, muss man auch mal wieder gucken. Die Arche Noah. Einer von wenigen Selbstmorden in der Serie. Und der einzige im Film, der mir jetzt so spontan einfallen würde. Ja. Mark Spencer. Und der Leibwächter, der erinnert mich irgendwie immer an Carlos aus diesem Onkel aus Brasilien-Fall. Ah, der. War es nicht der Täter? Nee. Nee, der Leibwächter war ja dann eigentlich... Der war eigentlich der Onkel, genau, ne? Genau, das war der Onkel. Und da, ja. der Onkel war der Leibwächter. Oh Gott, jetzt kommst du. Ja. Folge 101, 102. Oder ja? Nicht? Ja. Ende der ersten Staffel war das auf jeden Fall. War in Japan das 2-Stunden-Special mit dem anderen Fall da zusammen, mit dem Magier-Fall, der dann danach kam. Der... keine Ahnung, wie der Magierfall da hieß. Also dieser Magierfall da wo eben. Wo Heiji mit dabei war, wo die in der Vorstellung waren. Nein. Nee, das war okay, später. Das war der Magierfall, woran... Weißt du, welchen Fall ich meinen lasse? Ja. Ja, Episode 96 im Japanischen. Mit dieser Telefonnachricht da. Ja, ich glaube das. Wo unter Rans Klamotten die Tauben hervorfliegen. Ja, machen sie das. Ja, komm, wir haben uns selber. Hab ich das? Im Hintergrund die ganzen alten Anlagen, Faxgerät und sonst was. Naja. Extravagant, aber logisch. Ich meine, Conan hat ja so noch nie so lobende Worte von JFC. JFC. James Black, Fried Chicken oder was? John F. Kennedy. Ja, fast. Da gehe ich lieber ins Café Poirot. Ja, da ist schön zu sehen. Mit Azusa und Bourbon. Also Tohu. Victoria Sturm. Ja, ist wirklich noch nicht so eingängig, wenn man den deutschen Anime kennt. Ja, wieso? Bei mir ist halt auch so, weil wann hat man Joe, das ist doch, wann man den deutschen Anime das letzte Mal gesehen hat. Oder bei Viva auch, hoffentlich. Ja, bei Viva. Auch schon 5 Jahre her, Welt. Ja. Ja, das Skateboard. Ja, das Skateboard ist wichtig. Und ich hole mein neues Detective Voice Abzeichen. Mhm. Das hat er ja schon. Das alte war nämlich Schrott. Natürlich. Jetzt kommen wieder die englischen Szenen, mhm, die auch wirklich länger sind dieses Mal. Also nicht nur 1, 2 Sätze. Wie macht ihr das dann immer? Versucht ihr das Englische rauszuhören und zu übersetzen oder lest ihr rein die Untertitel? Untertitel lesen. Ja, also ist ja immer so eine Sache, auch wenn man irgendwelche Filme sieht oder irgendwas und dann Englisch kommt und man Untertitel hat, liest man eigentlich auch die Untertitel. Das Augenmerk liegt halt direkt da drauf, du fällst mit den Augen direkt auf die Untertitel. Ja, beim ersten Mal und wenn man den Film so beim dritten Mal aussieht, ist das bei euch dann immer noch so? Ja, immer noch. Also bei mir zumindest schon, ja. Also weil ich ja auch viel Japanisch gucke, dann fallen die Augen automatisch auf den Untertitel. Also ich kann zwar ziemlich gut Englisch, aber wenn Untertitel erscheinen, dann lese ich die. Dann ist es halt so. Ja, ich auch nur so. Jetzt zum Beispiel, wenn ich das schon 3-mal so in Film gesehen habe, dann höre ich auch gerne mal auf die Stimmen so und was die dann so. Ja, es ist wie Philipp sagt, es ist ein sehr klar, sehr deutliches Englisch, aber also nicht sehr realistisches Englisch halt, ne? Ja, stimmt natürlich schon. Ist ja, man muss ja auch sehen, dass Conan ja immer noch auch in Richtung Kinderzielgruppe auch mitgeht. Und die sprechen ja nicht dieses hochkomplizierte Englisch. Stimmt auch. Ah, stimmt. Ja. Und Untertitel können die auch noch nicht alle lesen. Kommt drauf an. Obwohl, der Film ist ja ab 12 freigegeben, ne? Von daher, also, aber wenn man es mit den Eltern schaut, ist ja was anderes. Oh, Christ. Der Shinkansen, ach nee. Den Fall kenne ich auch noch. Mord im Shinkansen, oder wie hieß der? Wahrscheinlich, ja. Ja. Genau, ganz simpel. Ganz simpel, Sport ist Mord, ne? Immer die ganzen simplen Titel, die sind's. Vom Winde verweht, ein paar Filmtitel rein. Und dunkel war's. Hier hat man diesmal nicht die Anmerkung mit den japanischen Tempelsymbolen, was man im Comic hatte. Aber den Swastikas, das ist keine... Das wollen die jetzt ändern für, das wollen die jetzt ändern für die Olympischen Spiele demnächst. Einmal. In Japan. Eine interessante Wendung. Ja. Aber du sagtest ja vorhin ein bisschen dick aufgetragen lasse, oder was sagtest du? Also ich finde das von Hunter die Hintergrundgeschichte eigentlich die Hintergrundgeschichte ganz okay. Also... Ja, sie ist okay, aber ich finde sie fast ein bisschen zu tragisch. Das ist nur das. Also, sie ist schon in Ordnung. Also, ich kenne tragischere Fälle bei Conan. Ja. Ich denke auch, der triftige Grund muss ja dann auch irgendwo ein bisschen rausstechen, ne? dass er da zu diesen drastischen Maßnahmen dann auch greift. Ja, also. Also, das ist schon mit einer der tragischsten. Filme sind ja immer ein bisschen hochemotional, kann man sagen. Ich finde es vor allem auch gut, dass das Ermittlerteam selber auf einer falschen Spur war und jetzt umgelenkt wird, womit man ja selber auch gar nicht gerechnet hatte. Man denkt ja am Anfang, Hunter ist der Täter. Alles klar, ne? Und dann ist er auf einmal tot. Huch? Ja. Was geht jetzt ab? Ja, diese Wendungen sind immer sehr interessant. Also auch dann geht man ja häufig zu dem Ansatz über, wie es bei Detective Conan auch häufig ist, dass Hunter halt der erste Täter war und dann irgendwann ermordet wird von einem zweiten Täter. Aber... Nur Takagi. Das Solar-Skateboard. Das fast so schnell ist wie das Motorrad. Oh oh. Ein Van. Oh, ein BMW. Ah, keine Ahnung. Doch, ich glaube, der will das machen. Oh, yeah, awesome. Jawohl. Ja, ganz klar. Das erinnert mich auch an die Szene in Film 15, wo er im Tunnel einmal komplett ja, aufmacht. Ja, genau. Ja, oh, alles klar. Kinder bitte nicht nachmachen, das funktioniert oder so. Oder auf dem Stadiondach in Film 16. Ja, auf dieser dünnen... Oder in Film 4 auf der Achterbahn. Das war ja ganz schlimm. Lass mal, Mensch. Boah. Man bräuchte eine Wiki-Artikel-Liste der skurrilsten Skateboard... Drifts oder was auch immer. Einfach alle Filme reinpacken. Na nü, was war das? Aha. Den hat er aber gut geworfen hier. Ja. Das ist ein Riesenballon. Ja. Jetzt schießt er ihn ab. Ja, ganz, Film vorbei. Ganz klar. Conan ist tot. Jetzt sagt er sich, nerviger kleiner Störenfried. Nein, er bemerkt es nicht. Nein, natürlich nicht. Ein Laserzielvisier. Vor allem ein Fußball und er macht 20 Schüsse drauf, okay. Ja, Maschinengewehr. Da als würde er ihn verfehlen, ne? Mhm. Oh nein, daneben geschossen. Er ist einfach so wütend. Nicht der Kopf schon. Ja, das Motorrad. Das ich würde es bei der Versicherung einreichen. Er hat den Punkt jetzt ziemlich früh bemerkt. Er hätte sich auch docken können. Er ist immerhin kriegserfahren, aber naja, er bleibt stehen. Naja, er muss ja erstmal realisieren, was ist das? Und tot. Er ist ja nicht im Krieg. Ja, er hatte trotzdem ein paar Sekunden Zeit, sich auf den Boden zu werfen. Nun gut. Ja, wenn man dann wäre der ganze Film durcheinander gekommen. Wird, dann denkt man, ist der jetzt tot oder hat er überlebt? Masumi auch. Entwicklung gerade total. Alle sterben. Boah, wäre das schön, wenn sie hier sterben. Nein. Wir sind clean. Das würde so viele Probleme lösen. Oh. Nein. Das haben wir aber auch lange nicht mehr gehabt, dass einer von den festen Charakteren so in Mitleidenschaft gezogen wird. Shuichi Akai fiel mir ein. Das war ein Brüche hinter sich, aber ja. Die sind auch schon ein paar Jahre her. Eri war auch schon im Krankenhaus wegen der Blinddarm-OP oder was war das? Ja. Eine akute Appendizitis. Ja gut, ja okay, Eri, aber sie hatte eine... Ja gut. Ja. Ja. Wo Kokoro noch in der Pachinko-Halle war oder wo war er da? Beim Pferderennen. Ja, genau. Dann kam er nach Hause und hatte irgendwie ganz viele Anrufe in Abwesenheit und oben. Ran wäre fast ertrunken. Ja, im Film, ne? Was? Nee, doch nicht im Film. Also bitte, Ran. Ran? Die erzählt doch alle ein paar Wände, oder? Ja. Und Conan wurde unterm Schnee nicht gefunden. Gut, aber da haben wir ja noch die Episode, wie hieß sie, der Weg des Drachen oder irgendwie? Ja, wo Conan, wo Conan angeschossen wird. Ah ja, in der Höhle da? Ja genau. Ich erinnere mich. Da, dann wusste, dass sie die gleiche Blutgruppe hatten oder haben. Das waren doch diese drei Tunnelausgänge, ne? Oder? Ja, genau, ja, das ist richtig, ja. Genau. Oh, das war ja noch... Wann war das? 1999? Naja, das sind schon einige Gedankengänge von Gosho Aoyama schon wahrscheinlich fallen gelassen worden. Ist tot. Schon wieder. Die Ermittlungen kommen voran. Ja, genau. Spiegelbrille. Spiegelbrille, ja, ja. Hat er den Fall durchschaut, James Blake, und sagt's nicht? Campbell, fahren Sie den Laptop hoch. Wenn das Mineral machen würde. Der nimmt erstmal die Stecker raus, aber bringt nichts. Nur Black sitzt noch. Ja, er ist alt. Mit Megoris müsste ja, auch den sieht man noch. Er ist aber nicht. Ah, da hinten. Ja, da ist er. Und zack, kommt er rein. In seiner braunen Uniform, ja, die leider nicht orange ist. Conan sitzt auch noch. Stimmt. Die fünf? Was? Das wirft alles über den Haufen. Meine Theorie. Ja, welche hattest du denn? Dass Hunters war? Na, die Countdown-Theorie. Ah, Countdown zum Himmel? Ja. Aber ohne die Männer in Schwarz diesmal. Und die kommen in Film 20 wieder. Oh ja. In der Tat, ja. Dazu kommt auch ein Audiokommentar. Ich kündige es jetzt. Ja, danke, Olli. Erstmal den 19. Film, oder? Wie wär's damit? Ja, ja, dazu, aber... Goka no Himawari. Goka no Himawari. Sunflowers of Hellfire? Nee. Inferno, genau. Ja. Sonnenblumen der Hölle. Hölle. Kaiser. Genau. Der da. Oh, das arme Streifenhörnchen, hat genau. Das gesehen? Er hat auf den Tisch gehauen und das Hörnchen... Was? Ist runtergefallen. Das ist die wahre Tragödie. Ja, das, total, das arme Tier. Ah, schön. Der Inspektor ist aber auch filmexklusiv, oder? Oder war der im Manga schon? Ja, nee, der ist filmexklusiv. Okay. Vielleicht kommt er irgendwann noch, so wie Shiratori und und es die anderen. War nur Shiratori. Aus den Filmen war nur Shiratori. Ah ja, okay. Im Anime war ja noch Eris Assistentin. Genau. Ah, ja, genau. Immer die hieß. Takagi. Ja, und Takagi. Midori Kuriyama. Takagi und Chiba? Chiba auch, ja. Hm? Das war's? Ja. Na, das sind schon ganz viele, finde ich. Der eine Fußballspieler aus Film 16 ist jetzt inzwischen auch im Manga. Takahiro Sanada. Ah, ja, okay. Der Kumpel von Higo. Ach ja. Hat aber ja noch ein paar Gelder von der J-League bekommen, ja, und hat sich gedacht. Damn. So ein altes Blackberry holt er hervor. You. Nice to me. Genau. Liebes Feststellen. Nice to me. Hey, nice to me. lass mich schlafen, ey. Was macht das Mystery Girl jetzt eigentlich alleine im Hotel? Weißt du, ob Sarah angeschossen wurde? Wer sagt ihr das? Na, Connell kommt vorbei. Ach so. Zu diesem Zeitpunkt, als der Film rauskam, wusste er im Anime noch nichts von dem. Nee, er kommt trotzdem vorbei mit Ran und Sonoko und dann wird jemand im Pool versenkt da. Versinkt. mit Hilfe eines Aquariums. Mhm. Kleiner Spoiler. Das war der Next Philip Hint. Next Philip Hint. Genau. Eckzahn. Und immer noch nach dem Hint so dumme Kommentare von den Sprechern. Ja, oh, völlig schön. Sinnlos dahergeschwafelt. Das war schön. Das hätte ich gerne auch bei uns gehabt. Bei Mädchen Kalte haben wir es. Ja, genau. Spiegler an der Wand. Dein Ernst. Oh, schön. Kalte und Licht, der Zaubertrick. Oder wie heißt es? Oh. Shuni. Ja, nie für Bruder im Japan. Shuichi nimm mehr Striker oder? Shuichi nimm mehr. Wir wissen es nicht. Wer hat ihn eigentlich angerufen? Das war wahrscheinlich dann Con, aber. Nee, er hört doch alles mit sonst? Über seine Kopfhörer. Natürlich. Ja, aber, na gut, wenn es in Eishaus erwähnt wurde, dann stimmt das natürlich. Hier auch schon. Er ist Gott, allwissend. Zu sehen. Ein Subaru. 360. Nicht in Pink. Mhm. Dandys. Dandys Restaurant, auch bekannt aus dem Fall mit dem Curry. Nee, Ame-chan. Ja, Ame-chan. Abe-chan. Wo Kamel da war. Wer wollte denn da hin? Kamel wollte da, weil er die Suppe so lecker war, oder was war das so lecker? Kamel war doch da, weil der da ist, da hat er, ist da nicht mal rumgelaufen, weil das Ding viele Treppen hatte. Kasua wollte dahin, weil ihre Mutter das Curry so liebte. Ja, stimmt, Kamel, der war bei seiner Einführung verdächtiger mit diesem Hotelfall und dann jetzt bei dem Curryfall in dem Dennis Hotel war auch nochmal verdächtiger. War das der Curryfall? Ja. Ja. Ja, das war das mit dem Osaka-Dialekt, wo Con. Ah ja, wegen Ame und Abe, ne? Ja, okay. Hey, ja. Der Detektivwettstreit. Genau. Ja, und die Leute sauer macht, weil er so schlecht den Osaka-Akzent macht. Sauer macht. Naja, sauer, scharf. Ja, genau. Scharf, Hund, Wolf. Ja, also dieses Restaurant hier wieder aktiv, genauso wie die Detektei Mori. Mensch. Joe, die ruft mitten in der Nacht an. Ja, klar. Ja, Conan vor allem, ne? Zeitverschiebung, Amerika, da ist es schon morgens. Ich mein, wenn ich ein FBI-Agent wäre, der Erste, den ich anrufen würde, wäre auch Conan. Also ich würde nicht irgendwie bei der NSA nachfragen, ja, cool Kid, die alles weiß, Conan. Sein Oni Xperikan, oder was ist das? Yep. Mhm. Schade, dass er kein Klapphandy mehr hat. Da musst du einfach nur mal in die alten Bände reinlesen. Ja. Da hat er noch einen ganz dicken Klotz. Mhm. Ja, bei Detektiv Conan vergeht die Zeit nicht, ja, aber die Entwicklung geht doch weiter. Genau. Von der Technik her. Die Smartphones haben einen zu verhalten. Und das Faxgerät Auszug. Black. In Japan sind Klapphandys ja tatsächlich, glaube ich, immer noch verbreiteter als Smartphones. Weil man damit wegen der japanischen Schriftzeichen mit Klapphandys leichter SMS tippen kann. Was ist für ein Detailformat? XLSM? Gibt's vielleicht nicht. Ja, wurde bestimmt leicht abgeändert. Wie bei JFC. Ja, Welcome Burgers, ne? Ist das jetzt wieder der gleiche Hafen? Ja, ne? Das ist der Hafen aus, wo Jody und Wermut sich gegenüberstanden. Nee, ist er nicht, aber das wäre lustig. Und fliegt noch das Flugzeug drüber. Da ist Carlos. Er heißt wirklich Carlos. Number one. Aber wenn man nur zuhört, was sie auf Englisch sagen, kann man auch gut verstehen, also. Ja. Vollkommen in Ordnung. Microsoft Excel. Ja. Ah. Die Dateiendung XLSM. Ja. Okay. Er hat also eine Tabelle per E-Mail verschickt. Ja, was da wohl drin stand. Ja. Vielleicht wer der Boss der Organisation ist. Möglich wäre es. Kennt ja Professor Anhalter. Ich kenne viele, die sein könnten. Ach, Quatsch, ist alles nur ein Traum, ne? Das träumt ja alles nur. Ja, wie im Film 13. Am Anfang war so spannend. Auch der Traum. Ey, das war echt spannend. Da kann mir keiner was sagen. Boah. Ja. Was ja in den Trailern immer nur gezeigt wurde und alle dachten, es wäre halt ernst. Auch nochmal schauen. Oh ja, sagt so viele Filme hier, die man nochmal schauen könnte. Und Folgen, ne? Soll ich noch eine anteasern? ja, das Haus der 200 Masken. Oh, geil. Oh ja, sehr schön. Mit Mina und Honami-chan. Wie wär's mit die tödliche Perlenkette? Ja, ja, kleiner Mann, ganz groß. Cool. Wir könnten alle durchgehen. Oder wird's schon eng? Ja, wir zählen die Doppelgängerin war Folge 3. Die Mumie im Wald gab's. Ah, da ist Mr. Ich tüftel mal. Mondschatteninsel. Mr. Subaru. Mit seiner Standardkleidung. Meister der unnötigen Kameras. Ja. Ach, Mensch, wie toll. Und alle mit Regenschirm. Ja. So, Chianti kann keinen erschießen. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Jetzt, ja, wobei erschießen könnten sie die ja trotzdem. Nee, der Regenschirm ist kugelsicher. Erinnert mich an den Fall mit Jody, ne? Ja. Die diese Sprinkleranlage. Darauf wollte ich anspielen. Als könnte man nicht durch Regenschirme schießen. Jody, haben Sie eine Waffe dabei? Ja, natürlich, Cool Kid. Mhm. Onkelchen, ja. Countdown. Was vorhin schon verbrochen. Ein Countdown. Worden. Da staunst du, was? Hä? Als wäre das nicht in der ersten Sekunde klar gewesen. Ja. Wo ist er denn? Ja, da bin ich doch, habe ich doch vorhin schon vor 15 Minuten oder so gesagt. Einfach mal zurückspulen hier nach und dann hört ihr, dass ich das... Jetzt den Audiokommentar zurückspulen und den Film weitergucken. Nee. Tschie. Was für ein hässlicher Tracksuit. Ja, alles klar. Immer geht's ums Geld. How ja. much did he pay? I'll double it. Yeah. Double Cheeseburger. Oh. No deal. No deal. Socken! Socken! Was für Socken? Hello, hello. Mosch, mosch. Mosch, mosch. Mosch, mosch. Sehr schön, dein Hintergrundbild. Was? Scott. Scott? Ja. Scott wurde ermordet. Stimmt sogar. Damn. Ist das ein Grillenzirpen im Hintergrund, oder? Also ich bin's nicht. Es ist immer ein Grillenzirpen im Hintergrund. Oder was ist das da? Ist das echt was? Was sind das? Das sind doch die Zikaden, oder wie sie heißen, oder? Ja, ja. Ach so, ja, das kann gut sein. Sind die in Japan so verbreitet? Ja, in der Stadt weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber auf dem Land ja, auf jeden Fall, klar. Klar. Selbstverständlich. Die kleben alle am Bell Tree Tower. Da war doch auch im Film 13 mit den Käfern, wo da die Nachricht drauf stand, ja, mit dem Kreuz genau, oder was war das? Spiegelkommissar, ja, oh ja. Oberboss. Was war denn das für Käfer? Herkuleskäfer oder was war das? Ja, ich glaube, ne? Hm. Die Beatles, ne? War auch dann. Die Beatles. Oldies! Ja, ja, Agatha, ne? Ja. Kann nicht glauben, dass sie schon so alt sind. Wie alle Cover aufgezählt hat, ne? Mit Conan und den Detective Boys eingebaut. Die Beatles, Oldies. Sarah, geht's wieder gut. Gott sei Dank. Da freuen wir uns aber alle, nicht wahr? Tatsache. Laser-Reaser. Ist das DB auf seiner Jacke? Ja. Wie, der Schaff bei der Deutschen Bahn? DB, ja. Die, dabei haben die Detective Boys Jacken haben die doch nur in Band aus. 68 oder wo war das? Der Fall mit Kaito Kid? Kirin. Wo die von Yorkshire angeheuert wurden. Die war noch grün. Bei der Deutschen Bahn, ja, ja. Ja, das denke ich auch jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre. Hey, Detective Boys! Ah, nee, doch nicht. Na, wenn du im Zug sitzt, ne? Oh, wo sind die Detective Boys? Ja. Los, Leute, wir machen den Zug und sich. Ja, ja, genau. Hier spricht ihr Zug für Genta. Nein, Griff. Genau. Wie bedient man das hier? Ja. Da kommt er mit dem Getränkewagen durch und hat schon alles leer gefressen. Im Bordbistro gibt's nur Aal auf Reis. Ja, genau. Oh nein. Oh nein. Ja, warum bringt ihr solche Sachen mit ins Krankenhaus? Um sie aufzuheitern, aber trotzdem. Damit der Fall geklärt werden kann. Wow. Ja, kannst du das? Kannst du sowas bauen? Hä? Ist er noch gar nicht angemalt. Ich weiß nicht, ob ihr die Zurück in die Zukunft-Filme kennt. Der Professor dort sagt auch mal, ich habe das nur so ein bisschen skizziert. Dann hat er mal handgemalte Modelle mit 1:1. Das Modell von ja, dem genau. Ist richtig. Ich habe nur eine kleine komische Skizze angefertigt und das sieht dann. Obwohl irgendwelche. Das erinnert mich ein bisschen mitgeholfen hat, sehr schön. Und hier, auch die Gebäude sehen richtig toll aus, aber es sind nur Grundschüler, die da irgendwie ein bisschen irgendwas gemacht haben. Ja, ja. Hill Valley, ja, Mensch. Hauptsache, die 4, 5 wichtigen Gebäude sind drauf. Hm. 5 müssen es ja sein. Die wichtigsten sind doch eh der Belltree Tower und der Asuka Sky Court. Und der Belltree Express. Ach nee, da war es was anderes. Warum nennen die eigentlich alle ihre Dinge so? Das habe ich bisher. Das ist doch von Jirokshi. Ja, das ist von der Suzuki-Gruppe, klar, aber warum ausgerechnet der Belltree? Keine Ahnung, auf dem Belltree Express, also dem Mystery Train, ist ja so ein Tannenbaum drauf. Ja, stimmt. Ja. Das soll irgendwie so ein Symbol der Familie also, sein. Wahrscheinlich halt das irgendwie so. Vielleicht ist das ja der Name der Organisation. Keine Ahnung, was Belltree sagen soll. Wäre eine neue Theorie. Klappt nicht. Nee, schade. Hat Gosho hat schon ausgeschlossen, ne? Jirokshi und. Ausgeschlossen, dass der Boss irgendwelche Suzuki vom Vorstand. Er hat doch eigentlich schon alles ausgeschlossen, da bleibt doch nur noch Genta übrig. Jetzt kommen wir auf den Filmtitel langsam zu sprechen. Ichigen no Sniper? Ja. Ja, eher auf den zweiten. Dreidimensional. Ja, dimensionale Betrachtung der Dinge. Jetzt hören wir wieder Shinichis Stimme, sehr schön. Ja, kommen wir nach. Tobias Müller. Auch, ja. Ein Trapez, ne? Dann kommen wir auf einen Stern. Ausgeschlossen. Ich finde es auch schön, dass der 18. Film mal wieder so ein richtig schönes Mystery hatte. Also das Mystery Girl? ich finde diesen Fall sehr viel besser als irgendwie in Film 17 oder in Film 16. Die Krimi- ja, aber Film 17 war schön. Der Trick hier. Also nicht vom Fall, aber vom, der vom Film. Der Fall nicht. Der Film war Film schön. Film 16 war auch nicht schön. Nee, der war nicht schön. 15... Was war da der Fall? Naja, der 15, das war das mit den Juwelen am Boden des Sees und so. Und mit dem Schnee. Der Film war gut. Der Film war super. Film 14. Mein letzter gute Fall. 15? Ja, 15 war vielleicht gut. Film 12 der letzte gute Fall im Film. Aber ich gebe Lasse recht, der Fall in Film 15 war wirklich nicht so gut. Der Film selber war, wie ich finde, 1A. Ja, total. Sehr actiongeladen, wie viele der letzten Filme. Ja, und sehr emotional auch. Mit Colin verschüttet und hier und wow. Ja. Dahingegen, Wenn man sich die Film 14 war gar nichts und Film 15. Film 14 war echt bescheuert, tut mir leid, aber wie der Typ lustig da Conan aus dem Zeppelin wirft, ne? Und Kaito ihn dann irgendwie da. Ah, ja, genau. Am besten den Audiokommentar dazu anhören, da haben wir alles nochmal eins zu eins mitgesprochen und mitgefühlt, ja, miterlebt, mitgefiebert, mitgefeiert. Mitgeweint. Das wollte ich nicht sagen. Ach so, okay. Detective Conan-Film ist ja immer Grund zur Freude, oder nicht? Oder ja, hast du hier schon geweint? Also höchstens als Hera abgeschossen oder angeschossen wurde. Ja. Oder als Conan beinahe unterm Schnee erfroren wäre. Ja, unterm LKW verschüttet da. Das war so. Als Agatha beleidigt hat, indem er das Detective Boys Abzeichen weggeworfen hat. Altes Stück Schrott. Genau. Ich hab keine Nicht das, wie können wir das dir FBI helfen? Bietet Conan die Hilfe an. Hallo? Mich ruft der BND auch täglich an. Hey, brauchst du was? Heute komme ich klar. Es gibt ja eine Theorie, dass Jody annimmt, dass Conan wie sie ist, irgendwie ein Kind, das früh traumatisiert wurde durch irgendeinen Verlust. Aber das kann man natürlich nicht beweisen. Aber das ist so eine Theorie, warum das FBI Conan einfach so akzeptiert. Also dafür, dass Conan traumatisiert ist, ist er ganz schön tough drauf. Naja, man weiß ja nicht, wie Jody früher war. Die hat sich ja auch ganz gut entwickelt. Auch das ist wieder richtig. Mensch, ja. Wie sie dem FBI beigetreten ist, ist ja auch noch offen. Naja, sie wurde vom ein Freund ihres Vaters hat sie aufgezogen. Natürlich wollte sie zum FBI. Wir steuern langsam in Richtung Finale. Finale. Ja. Schwerin. Naja, wir fahren nach Schwerin. Ach so. Wann geht's los? Eigentlich sind wir? Prinzip sind alle auf Position jetzt. Haben schon mal irgendwo gehört, irgendwo. Moin. Ja, so auf der Karte, ne? Würde ich es nicht erkennen. Nee, würde ich auch. Und das so in die Realität umzumünzen, ist schon sehr genial. Also, ob das real jemand hinbekommen würde, ich würde es bezweifeln. Ja, ein Stern ist natürlich immer ein Symbol dafür. Ein Stern. Der Philipps Namen trägt. Wieso mein? Warum ich? Sei mal froh. Ja, das war die JNC, ne? Mhm. Ja. Da ist er. Und man sieht ihn ganz offen. Kevin Yoshino. Kevin. Oh, Entschuldigung. Nicht mehr in schwarz. Doch kein Organisationsmitglied. Kein Mann in schwarz. Das ist so, finde ich so cool, diese Szene, so er macht da voll den Plan, wie er in diesem Restaurant zurückschlagen kann und dann hat ihn der andere, hat genau gewusst, dass er das machen will und plant jetzt wieder dagegen, also das gefällt mir sehr gut, dieses Geplane. Ja, Mindgames über Mindgames, ne? Once and for all. Oh, jetzt kommt ja gleich wieder Physikvernichtung. Ah. Er hätte schon lange tot sein können, aber... Ja, er hätte schon längst wissen können. Stirb! Ja? Tor! Und trotzdem tot. Das wäre lustig. Also nicht, also ja. Ja, ein Toter! Ist das lustig. Eigentlich war das anders geplant. Jetzt erschießt er ihn aber. Hat Conan schon mal, er macht ja gleich nochmal einen Fußball. Hat Conan schon mal zuvor in so schneller Reihenfolge zwei Fußbälle rausgeholt aus dem Gürtel? Ich weiß nicht, wie viel Agatha da gespeichert hat in dem Beutel. Ist auch ein neues Upgrade. Ja. Update. Das alte war ein altes Stück Schrott, ne? Von daher. Ach, ein bisschen Skellewachs aus Harry Potter, dann geht das wieder. Ich würde mir viel mehr Sorgen über deine Schulter machen, aber egal. Bang! Und noch einer. Okia, Subaru. Was für eine Distanz. Duh. So eine große Distanz und so genau geschossen. Was ein Zufall. Blut bei Detektiv Conan. RTL 2 wird rausschneiden. Glaube nicht zu Rattenstummel. War Film 2 oder was? 3? Nee, Film 2 war ja FSK 6. Stimmt, der war ungeschnitten. 3 oder 4 oder 5 oder so. Die habe ich. Also am allerschlimmsten geschnitten war ja Film 13 bei RTL 2. Das war ja die Hölle auf Erden. Guck mal, die haben auch ganz ohne Sonnenblumen. Ja, auch natürlich nur eine kleine Skizze. Ja. Mit einem 3D-Druck. Genau. Ey, wenn den... Das Upgrade vom Faxgerät. Wenn die das damals gehabt hätten bei Zurück in die Zukunft, dann wäre Doc ja völlig ausgeflippt. Der hat die ganze Stadt gemacht. Er hätte aus 2015... Silver Bullet. Ah, das Finale hat mich wieder richtig gefesselt. Finde diese Erklärung, dass Shuichis Spitzname deswegen auch nochmal Silver Bullet ist, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Weil Silver Bullet ist jetzt, das wäre die dritte Bedeutung im Prinzip von dem Namen in der Serie. Warum man das jetzt extra dafür nochmal Silver Bullet... Ich finde, es ist immer so organisationsexklusiv. Also ich denke, du hast recht, aber ich denke, man hat es extra gemacht, um nochmal zu sagen, oh, Silver Bullet. So nennt doch Wermut immer Shuichi und Conan und so weiter und bla bla bla. Das ist bestimmt der einzige Grund. Für die, die den noch subtileren Hinweis später nicht verstehen. Ja, später wird's wirklich offensichtlich. Aber hier sollte man natürlich schon ein bisschen anteasern, denken, dass alle Fans offensichtlich, wo man die Augen gesehen hat. Silver Bullet, hä? Damit meint man doch nicht Subaru. Damit meint man doch... Wobei ja gefühlt niemand den Film schaut, ohne schon zu wissen, was dann am Ende genau passiert. Ja, oder also so. Das weiß man ja eigentlich erst mal. Silver Bullet ist auch Conan, also von daher. Oh nein. Noch eine Rückblende. Und Yugi ist wieder der Täter. Wie in Film 16 schon. Er spricht immer die Bösen. Ja, aber der Fall war hier wirklich diesmal sehr schön. Ja. Ich bin begeistert. War auf jeden Fall. Also die Ermittlungen zu folgen, das war auch so richtig spannend so. Und dann falsche Ermittlungen und dann und doch nicht und oh. Vor allem, man kommt auch gut mit, finde ich. Also man ist nicht so, dass man raus ist. Also, ein Lichtblick nach den letzten Jahren. Bei anderen Filmen ist das schon schwieriger. Ja, ich erinnere mich an unseren Kommentar zu Film 16, wo wir zwischendurch auch gesagt haben, das einzig Interessante ist Megure, der den Fernseher mitnehmen will. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber... Alles gelöscht zu Film 16 aus deinem Kopf? Also ich, so viel weiß ich wirklich nicht mehr, weil der Film auch nicht so wirklich gut war, meiner Meinung nach. Nee, 16 und 17, die wollte ich auch nur noch vergessen, nachdem ich sie angeguckt habe. Also 17 war auch nicht wirklich, fand ich auch nicht wirklich gut, aber durch den Anime-Film-Comic habe ich da vieles gut verstanden. Mhm. Vor allem den Fall auch, weil man den da sehr gut nachvollziehen kann, meiner Meinung nach. Wo kommt Shinichi plötzlich her? Hatte eigentlich Tobias Müller in einem Interview oder im Rahmen eures Besuches mal gesagt, welche Stimme er mehr mag, ob Conan oder Shinichi? Also beide. Er hat ja gesagt, dass Shinichi ja viel einfacher zu sprechen ist für ihn. Ja, weil er einfach nur sprechen muss. Ja, quasi, ja. Und die Stimme nochmal hochpitchen muss. Er hat auch gesagt, wenn mal irgendwie während den Aufnahmen Conan, die nehmen Conan auf, dann sagt er, oh, jetzt tut mir aber der Hals weh. Dann machen die, okay. Dann machen wir noch mal ein paar Shinichi-Aufnahmen und später wieder mit Conan weiter. So machen die das. Von daher glaube ich, dass er ja natürlich mit Shinichi mehr Spaß hat letzten Endes. Weil die Stimme ist ja Geld. Spaß während der Arbeit? Ach, Frechheit. Stimme bringt ja Geld ein. Ja, das ist halt das Problem, wenn man kleine Jungs nicht von Frauen synchronisieren lässt, sondern auch von Männern tatsächlich. Aber meint ihr nicht auch, dass es irgendwie auch etwas schwierig, also wenn er das verglichen hat von der ganzen Zeit her, wo er das jetzt schon macht, dass es zunehmend schwieriger wird? Ja, hat er gesagt, ja. Also, ich finde, das merkt man auch. Er sagt, bei diesem Film ist es mir ganz extrem aufgefallen, dass es ihm immer schwerer fällt, die Conn-Stimme, die wirklich... Ja, er hat ja auch gesagt, er würde ihn nur noch ein paar Jahre machen. Danach wäre es ihm auch irgendwie zu doof, weil er ja auch schon etwas älter ist, ne? Sag ich mal. Ja. Von daher ganz schnell neue Folgen. Ja. Nochmal sprechen lassen und dann können wir ihn ja... So, danke. Tschüss. Brauchen wir schnell ein Ende von Active Con und alle Folgen nach Deutschland. Aber schnell. Ja, wenn er die 500 unsynchronisierten Folgen als Con alle macht, dann ist seine Stimme aber auch komplett weg. Ja, da sind die Bomben. Da müssen wir etwas mehr Geld zahlen, glaube ich. Die Bomben. Ja, die dürfen auch in keinem Film fehlen, das stimmt. Jetzt Finale. Aber so erst am Ende jetzt, also. Und auch nicht wirklich hochdramatisch eingesetzt. Also passen. Irgendwie, ne? Man braucht ja irgendein großes Finale. Vielleicht zum 16. Film, wo man ein ganzes Stadion auseinandergenommen hat. Ja, ja. Der Turm stürzt hier nicht mehr. Aufs Spielfeld. Der Turm stürzt nicht mehr ein. Dass man nichts mehr sehen kann und die nicht umstürzt. Der einstürzende Turm war Film 13. Da bringst du was durcheinander. Ein Nachtsichtgerät. Ach, Film 5, ja. Also die Brille will ich mir auch kaufen. Am Ende mit dem Helikopter, wo die den ganzen Turm abballern. Ja, ja, aber der fällt ja nicht auseinander. Oh, Agent Kemmel! Kemmel! Du hast eine kugelsichere Weste. Nein, nein, nein. Erledigen. Dann nimmt ein anderes rein. Da musst du wie in Film 10 diese Axt in den Decke rammen und dann dich daran festhalten. Er muss einfach das so genial schießen wie im letzten Film auch, ja. Das war ja abnormal. Mit der Fahnenstange oder was war mit dem? Ja, ja, genau, genau. Ja, irgendwas. Und mit dem Kanonenrohr. Das meine ich. Das war ja da. Wow. Wow. Ja, er überlegt ja gerade. Er lässt sich was einfallen. Wir werden es gleich sehen. Ja, richtig spektakulär und realistisch. Ihr könnt ja Shinichi um Hilfe bitten. Ja, genau. Ruft er sich selbst an. Shinichi, was meinst du? Ja, du musst das so und so machen. Ah, danke. Ich wollte, dass er seine Hosenträger nicht dabei hat, sonst könnte er die... Doch, so die hat er doch dabei, oder? Ich meine... Stimmt, die Brille ist dabei schon. Und dann klickt er die gleich. Ich meine, er könnte die Hosenträger auch übers Dach spannen und dann dagegen schießen, quasi. Und dann wird das so wegkatapultiert in Richtung Turm. Besser als mit dem Skateboard ein paar Meter in die Luft zu springen, aber na gut. Ayumi-chan. Das ist vielleicht so ein kleines, was ich nicht verstehe. Warum ist diese Szene nötig? Weil sie endet damit, dass eine Geisel durch eine andere ersetzt wird. Also. Da hätte man sich das auch vorher ersparen können, das einführen zu müssen mit diesem Ton. Man muss ja irgendwie Zeit schinden, ne? Vor allem erhöht sie die Dramatik. Ja. Sinnlos um sich ballern. Hat schon immer geholfen. Oh shit. Hunter wäre stolz. Gute Aktion. Fail. Ja, finde ich auch. Hier hätte es schon längst fertig sein können. Wenn ich das los, nächste Mal bei Gikonedo. Im Synchronstudio bin, sage ich ihm, hier, handel mal schneller. Ja, nehme ich jemand anders. Da ist dein Hosenträger. Also nicht deiner, aber der, den du... Ja. Lasse! Dein Hosenträger hat alles gerettet. Jawoll. Ja, genau. Und genau, ist genauso ja. Kurz vom Boden, auf dem Boden noch. Du, das war alles geplant. Das hat er abgeschätzt. Naruto-Style, oder? Boah, guck dir das an hier. Ja. Oh, ey, die ich hasse. Also, ich, das ist der fliegt jetzt zur ISS. Zur ISS, jawoll. Alexander Gerst, ja, wie heißt der? Ja. Kann er kurz besuchen kommen. Wie das aussieht. Boah. Ich meine, es sieht geil aus, aber für Con passt es halt nicht. Nee, überhaupt. Gar nicht, einfach. Genau. Nee. Jetzt verschießt der Hand, geil. Ja. Ja, ja. Ich hab's versucht. Also, es ist halt schon actionreich, ja, aber. Irgendwo. Ja, aber nicht so, ja, ne? Aber total übertrieben halt, ne? Ey, natürlich übertrieben. Das gehört aber auch zu dem Film. Es geht jetzt noch weiter. Wir zielen sicher mit dem Skateboard auf diesem Rohr und Du, das war eine Punktlandung, war das. Das ist schon wieder. So Zufall. Bam. Das dürfte eigentlich auch nicht überleben, aber egal. Erinnere mich an Film 17 auf dem Deck, wo Ran auch die Karate-Künste ausgepackt hat. Jetzt schlägt sie ihn. Gleich der Blick von Ayumi-chan ist auch süß. So will ich auch werden. Ja, da hat er nur noch Schaum vom Mund. Er ist wieder fit. Oh. Oh nein. Du bist so cool. Mal wieder nichts mitbekommen. Ja, ich weiß zwar nicht, warum ich hier bin, aber... Ja, genau. Narkoleptischer Anfall. Oh mein Gott, das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Und jetzt, ganz am Ende, erst kommt dieses spezial gezeichnete Szene. Also die war ja in Film 15, genau, glaub, genau, ja. Mitte. Ja. Bei 15 war es da, wo er die Kinder zurechtweist, glaube ich, irgendwo. Wo sie mit dem Schneemobil weggefahren sind. Es kommt ja auf den Film drauf an. Mal zeichnen Gosho mehr, mal zeichnen er weniger für die Filme. Das finde ich jetzt auch gerade. Ja, das finde ich jetzt gerade schöner. Immer am Ende diese Real-Life-Bilder, wo man dann. Ja. Wo man ja, aber diesmal nicht mit Filmszenen gemischt. Die fehlen, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, vielleicht kommen die ja. Ah, das Lied ist schön. Ja. Das auf jeden Fall. Es ist jedes Mal wundervoll. Also ich finde es richtig klasse, immer diese Abspende hinten am Ende. Das ist super. Ja. Ja, weil man dann auch immer nochmal einen Einblick nicht nur in die Realzeichenkulisse, sondern halt, wie es auch wirklich halt aussieht. Und für Leute, die halt ich meine, die sind so ja immer sehr darauf verpicht, detailgetreu zu sein. Ja, also dass sie sich die Orte auch genau angucken und dann halt auch dementsprechend auch detailgetreu nachzeichnen. Ja. Ist auch ein großes Plus. Ja. Aber das sind die Japaner allgemein haben die, das ist einfach die Denkweise davon, schätze ich. Ja. Aber ja, das Lied hört sich echt gut an. Ja. Diesmal haben wir wieder japanische Untertitel. Das wechselt ja immer. Manchmal ist es Deutsch, manchmal ist es Japanisch. Genau. Richtig schön, die Bilder. Ja, sehr schöner Film, oder? Also, voll alle Dingen, klar. Spannend. Also, mir gefällt der Film auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich würde ihn auf jeden Fall mit zu meinen Favoriten zählen. Natürlich kommt er nicht an Film 6 ran, auf keinen Fall, aber dennoch irgendwo unter den Top 3 bis Top 5 könnte ich den schon so ansiedeln. Also, auf jeden Fall dort oben mit dabei. Dann sage ich ganz kurz: bei mir Platz 1, Film 15. Platz 2, Film 4. Platz 3, Film 17. 18. 18. Ja, jetzt ihr. Ja, nee, ich denke einfach im Allgemeinen, dass der Film 18 jetzt auf jeden Fall die Maßlatte auf jeden Fall wieder nach oben gesetzt hat, ja. Nachdem er die letzten 2 Jahre wirklich, ich will jetzt nicht unbedingt von Enttäuschung sprechen, ja, aber Ja, doch, im Endeffekt schon, ja. Also ich Ja, es ging da ja auch vor allem um die Werbekampagnen da. Da hatten die irgendwie mit Navy-Dings da in Film 17 und 16 war ja mit der J-League was zusammen. Ja, genau. Da haben die das ja mehr so, vielleicht konnten sie es ja nicht so entfalten, weil sie nicht so richtig in den Themen drin waren und ein bisschen gebunden waren. Jetzt natürlich wieder besser, ne? Aber, Entschuldigung. Ja. Nee, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall, was die nächsten Jahre auf jeden Fall noch kommen wird, ja. Jetzt noch die Abschlussszene. Ja, hören wir mal kurz das Ende an. Genau. Also bei mir ist Film 18 in meiner Liste auf Platz 7 der besten Filme. Welcher ist denn bei dir auf 1, Lasse? Nummer Nummer 4. 4. Ha! Also meine Top 6 sind 4, 5, 2, 1, 7 und Lasse! 15. Und Bis Film 15 rauskam, war für mich die 4 immer die Nummer 1. Aber 15 ist noch mal ein bisschen besser, muss ich für mich sagen. Film 6 ist bei mir irgendwo ganz mit unten drin. Das Gesicht von Philipp müsst ihr mal sehen. Ja. Als Ja, hätte es wie mit einem weit Stein spannend gerade, gemeißelt. ne? Ich wollte gerade ergründen, warum das so sein könnte, aber kann ja jeder seine andere Meinung haben. Ja, ich schaff das schon. Und du mal Er muss es ja weiter. jetzt anmalen, ja. Ja. Aber wie, und er findet es auch noch unfair, also. Herrlich. Das kann er sich doch wohl denken. Gut, damit sind wir Schön. da durch, wieder zurück im Hauptmenü. Wir können uns jetzt den ganzen Trailer angucken oder Mit ihr der könnt es Musik, die machen. jetzt nochmal 500 Mal läuft. Jo. Das möchten wir aber nicht mehr mitkommentieren. Wir sind hier am Ende angekommen. Groß zu sagen, bleibt uns nichts mehr. Ihr könnt gerne noch in die anderen Audiokommentare reinhören. Wir haben einen gemacht zu Film 14, Film 15, Film 16, Film 17 und auch zu Film 18. Oh Wunder, den hört ihr jetzt gerade. Kurz vorm Ende So. seid ihr, ja. Nächstes Jahr wird es, wenn Film 19 in Deutschland erscheint, auch wieder einen zu Film 19 geben. Ganz klar. Ich packe noch die Verweise hier ans Ende. Wie auch schon im Laufe des Kommentars. Facebook.com/ConnyNews, Twitter.com/ConnyNews, Instagram.com/ConnyNews, YouTube.com/ConnyNews, ConnyNews.org, ConnyWiki.org, ConnyForum.org. iTunes sind wir zu finden als ConnenCast. Dort gerne abonnieren und immer die neuesten ConnenCast und auch diesen Audiokommentar direkt auf euren iPod, wenn auch jemand iPod benutzt, oder iPhone, iPad, iPad, Apple Watch vielleicht, keine Ahnung. Ob geht das da? Gibt es eine Podcast-App auf die Apple Weiß ich Watch? nicht, weiß Naja, okay. Vielleicht mit Narkosefunktion, das wäre noch das Upgrade als Ich kann App. sofort mit so die Uhr ans Ohr halten. Ja. Okay. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, bleibt sicher. Wiedersehen. Ja, macht's gut und ich hoffe, der heutige Audiokommentar hat euch gefallen.